Das war starker Tobak. Ich studierte daraufhin das Gutachten bis ins Detail. Sachliche Fehler fand ich keine, wohl aber viele Anregungen für weitere Lektüre und die eine oder andere neue Erkenntnis. Eine Antwort auf die in meinem Buch aufgeworfenen Fragen fand ich in dem Gutachten allerdings nicht. Klaus Bade freut sich zwar in seinem Vorwort darüber, dass, Zitat, die abrupten Stimmungsausbrüche der Sarrazin-Debatte in der breiten Mitte die relativ pragmatischen und differenzierten Einschätzungen zu Migration und Migrationspolitik nicht grundlegend verzerrt hätten. Zitat Ende. Darüber hinaus geht das Gutachten auf die Debatte nicht ein. Sieht man von dem Vorwort des Vorsitzenden des Kuratoriums, Rüdiger Frohn, ab, in dem es heißt, Zitat, leider veränderte sich das innenpolitische Klima im Spätsommer 2010 durch eine Häufung von Angst- und Empörungsappellen vor dem Fremden, den Muslimen im Besonderen oder gar dem deutschen Untergang. An die Stelle des Arguments trat der Verdacht, der mit dem Gestus der unterdrückten Wahrheit, man wird doch wohl noch sagen dürfen, vorgetragen wurde. Zitat Ende. Auch wenn mit dieser Beschreibung mein Buch eigentlich nicht gemeint sein kann, offenbar aber gemeint ist, wundere ich mich über die hier zum Ausdruck kommende verdruckste Einstellung und die Furcht vor einem schlechten Klima. Nach meiner Meinung entsteht ein schlechtes Klima nicht aus einer kontroversen Diskussion, sondern aus der repressiven Atmosphäre, die solche Texte mit ihrem hohlen moralischen Anspruch verbreiten. Leider blendet das gleichwohl über weite Strecken lesenswerte Gutachten all jene Probleme nahezu vollständig aus, die Netzler-Kelleck seit vielen Jahren publizistisch behandelt. Diese Probleme werden nicht einmal negiert, was ja noch eine Auseinandersetzung beinhalten würde, sie werden schlicht ignoriert. Und damit werden auch jene Fragen weitgehend ausgeblendet, die eine Vielzahl von Menschen im Hinblick auf Zuwanderung und Integration bewegt. Dabei geht es mir nicht um die Ergebnisse des Integrationsbarometers im Gutachten. Bei der Befürwortung der Zuwanderung von Hochqualifizierten, 60%, und der Ablehnung der Zuwanderung von Unqualifizierten, 70%, teile ich die Meinung der dort ermittelten demoskopischen Mehrheit, und ich will auch nicht in Frage stellen, dass die zitierten Umfrageergebnisse wissenschaftlich seriös zustande kamen. Zur besseren Steuerung von Arbeitsmigration macht das Gutachten zwar konkrete Vorschläge. Zu den Fragen der Demografie, der Abwanderung Hochqualifizierter und der unerwünschten Zuwanderung in den Sozialstaat liefert das Gutachten jedoch außer Appellen keine konkreten Lösungsansätze. Zu den gruppenbezogenen Unterschieden im Integrationsverhalten äußert es sich gar nicht. Zu den besonderen Integrationsschwierigkeiten bzw. zu mangelhaften Integrationswillen eines Teils der muslimischen Einwanderer enthält das Gutachten keine Analyse und folglich auch keine Lösungsansätze. Die Hauptsorge der Forscher gilt offenbar dem Bestreben, durch vermehrte Einwanderung von Arbeitskräften die durch die Geburtenarmut in Deutschland seit vielen Jahrzehnten entstandenen und sich immer weiter vergrößernden Lücken zu schließen, die sie als Bedrohung für Wachstum, Arbeitsmarkt und die sozialen Sicherungssysteme sehen. Kulturelle Fragen werden dabei gar nicht behandelt. Zuwanderung und Integration sollen der Reparaturbetrieb für eine alternde und schrumpfende Gesellschaft sein, der man ohne fortgesetzte Einwanderung nicht mehr genügend innere Selbstheilungskräfte zutraut. Das ist der Antrieb der Forscher und dieser Geist durchweht das Gutachten. Klaus Bade, ein liebenswürdiger Mann und sicherlich ein seriöser Wissenschaftler, gehört zu den Menschen, die nicht gerne anecken und es möglichst vielen recht machen wollen. Wenige Stunden nach dem Erscheinen von Auszügen meines Buches als Vorabdruck im Spiegel äußerte er sich so. Da, wo Sarrazin recht hat, sagt er nichts Neues. Und er kritisierte die Auferstehung der Legende von der gescheiterten Integration, diesmal mit dem besonderen Feindbild Muslime. In meinem Buch kommt der Begriff gescheiterte Integration allerdings gar nicht vor. Und zu der dort ausgebreiteten empirischen Evidenz über die Unterschiede in den Integrationserfolgen zwischen Migranten aus muslimischen Ländern einerseits und allen übrigen Migranten andererseits sagt Bade bis heute kein Wort. Er weiß ja, dass die Fakten stimmen. 14 Tage später, am 6. September 2010, traf ich Klaus Bader als Mitdiskutanten bei einer Podiumsdiskussion in Berlin. Er sagte mir, er habe mein Buch mittlerweile ganz gelesen. Das mit vielen Lesezeichen gespickte Exemplar in seiner Hand belegte das. Und er könne mir in weiten Teilen zustimmen. In der Diskussion war er höflich, zu einem richtigen Streit kam es nicht. Wir entdeckten hingegen viele Übereinstimmungen.